Das XXL-Interview auf campusradiokiel.de. Hallo, wir haben heute ein Interview mit einer Vertreterin einer Hochschulgruppe. Das ist Diana Canay. Würden Sie sich einmal kurz vorstellen für uns? Ja, ich bin Diana Canay. Ich bin Gründungsmitglied der Hochschulgruppe MBPOC, Empowerment of Black, Indigenous and People of Color. Und bin seit letztem Jahr mit dem Studium fertig und bin jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der CAU. Wann hat sich denn diese Hochschulgruppe MBPOC gegründet? Also, ich glaube, wir haben uns irgendwann so im Winter 2018 tatsächlich schon eigentlich gegründet, beziehungsweise da ist so diese Idee aufgekeimt. Aber bis das das ganze Bürokratische geregelt war und wir wirklich anerkannt wurden, das war im August 2019. Was macht die Hochschulgruppe MBPOC genau? Was sind ihre Ziele? Also unsere Ziele sind zum einen auf jeden Fall, den Diskurs an der Uni mitzubestimmen. Da wir im Laufe unserer Studienzeit und so durch die Veranstaltungen an der Universität, also so außeruniversitäre Vortragsreihen und so, haben wir einfach gemerkt, dass erstmal sowieso immer dieselben Leute sprechen und viele andere Perspektiven, also vor allem migrantische Perspektiven, gar nicht so sichtbar sind. Und das spiegelt sich ja auch generell in der Universität so ein bisschen wider. Und da haben wir uns gedacht, okay, also irgendwie wollen wir irgendwas an der Uni machen, damit wir so den Diskurs halt mitbestimmen können. Und zum anderen haben wir auch gemerkt, dass gerade Menschen aus migrantischen Communities viele Ressourcen einfach nicht haben. Und das fängt dabei an, dass man nicht eben mal Eltern oder Geschwister fragen kann, ob sie die Hausarbeit korrigieren können oder erklären können, wie so eine Hausarbeit überhaupt funktioniert, da die Veranstaltungen der Uni vieles auch nicht auffangen können, was an Ressourcen irgendwie nicht vorhanden ist, beziehungsweise es einfach noch nicht machen. Und da haben wir uns gedacht, dass es ganz cool wäre, wenn wir uns irgendwie vernetzen können und unsere selbst erarbeiteten Ressourcen teilen können, aber auch so ein bisschen so Überlebensstrategien in der Uni besprechen und so auch Empowerment ganz viel in Safer Spaces, wo wir über unsere Diskriminierungserfahrungen sprechen und darüber reden, wie wir gegen diese angehen können und trotzdem noch nebenbei studieren können. Da sind jetzt ja auch schon mehrere Begriffe erzählt worden von Ihnen oder ausgesprochen worden von Ihnen, die vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Wofür besteht denn die Abkürzung BIPOC? Genau, das sagte ich ja am Anfang, also für Black, Indigenous and People of Color, und das ist ein Begriff aus amerikanischen Aktivismusbewegungen kommt und der steht für Menschen, die in Deutschland vor allem häufig mit Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnet werden. Und BIPOC oder BIPOC ist eine Selbstbezeichnung für Menschen, die halt eben marginalisiert sind in der Mehrheitsgesellschaft, also durch die Mehrheitsgesellschaft und häufig weniger Privilegien haben, rassifiziert werden. Und man hebt halt Black und Indigenous nochmal ein bisschen hervor, weil ursprünglich gab es ja den Begriff POC, also nur POC, People of Color, Person of Color. Und der reicht aber nicht aus, um wirklich diese Lebensrealitäten, die sich ja doch sehr unterscheiden können, auch wenn wir alle von Rassismus betroffen sind, hat genau POC halt eben dieses Verhältnis nicht wirklich dargestellt. Und deswegen hat man Schwarze und Indigene durch das B und das I nochmal ein bisschen hervorgehoben. Das heißt, dieser Begriff bezeichnet vor allem Leute, die aufgrund ihres Äußeren diskriminiert werden. Beziehungsweise was vermeintlich in sie rein projiziert wird. Also ob jemand zum Beispiel muslimisch ist, kann man ja nicht immer am Äußeren erkennen. Aber häufig ist es so, dass dann die Mehrheitsgesellschaft eine Idee projiziert auf gewisse Menschen und sie dadurch rassifiziert. Und die sind da auch mit eingeschlossen. Also zum einen Menschen, die aufgrund sichtbarer Merkmale rassifiziert und diskriminiert werden, aber auch durch vermeintliche Merkmale. Und was bedeutet dann genau der Begriff Empowerment? Empowerment steht in diesem Kontext für Selbstermächtigung auf jeden Fall. Also dieses innerhalb der Mehrheitsgesellschaft Strategien zu entwickeln, um sich dagegen zu wehren, aber auch um selber ein gewisses Selbstbewusstsein aufzubauen, da wir bzw. von Diskriminierung betroffene Menschen häufig gleiche, ähnliche Erfahrungen machen und die natürlich sehr viel mit dem Selbstwertgefühl auch machen. Und durch das Empowerment soll das zum einen so ein bisschen kompensiert werden, besprochen werden, damit man sich halt empowert, also wie das Wort schon ausdrückt, aber zum anderen auch, um gegenüber der Mehrheitsgesellschaft auch sich durchzusetzen oder beziehungsweise Standpunkte deutlich zu machen und Sichtbarkeit zu schaffen. Richtet sich dann diese Hochschulgruppe nur an Studierende oder auch an Mitarbeiter? Du hast dir gerade selber gesagt, dass du selber nicht mehr studierst seit diesem Semester. Ist das dann eben auch für Mitarbeiter gedacht? Ja, also sehr gerne, weil Mitarbeitende, also gerade an der Uni, die auch of Color sind, machen auch ähnliche Erfahrungen wie Studierende teilweise. Natürlich ist es ein anderes Machtverhältnis, was da besteht. Also Studierende sind ja noch sehr stark von der Benotung ihrer Dozierenden abhängig, aber dennoch fehlt halt häufig diesen MitarbeiterInnen of Color fehlt auch ein Netzwerk. Und deswegen haben wir uns vor kurzem dazu entschieden, das auch zu öffnen für Mitarbeitende. Aber wir sind halt nicht nur für eine Gruppe für marginalisierte Gruppen. Also unser Empowerment richtet sich natürlich an BIPOC. Aber wir sind auch, also wir freuen uns auch über weiße Menschen, die Teil unserer Gruppe werden wollen und uns mit ihren Ressourcen halt unterstützen wollen. Und das gilt genauso für Studierende als auch für Mitarbeitende. Das heißt, die Gruppe steht eben nicht nur den BIPOC frei, sondern Weiße sind auch willkommen in der Hochschulgruppe. Genau, die sind auch willkommen. Also unsere Safer Spaces, in denen es da wirklich um unsere Diskriminierungserfahrung geht, die sind ausschließlich für BIPOC. Das haben wir so in der Gruppe besprochen. Da ist häufig halt, es kann für beide Seiten sehr unangenehm sein, wenn man über seine Diskriminierungserfahrung dann spricht und dann weiße Personen anwesend sind, also sowohl für weiße Personen als auch für die BIPOCs. Und uns ist halt wichtig, dass BIPOCs wirklich einen geschützten Raum haben, wo sie offen darüber reden können, ohne irgendwie Angst davor haben zu müssen, sich jetzt nochmal rechtfertigen zu müssen für ihre Erfahrungen oder dass die Erfahrungen nochmal hinterfragt werden. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, man könnte dann selber als weiße Person letztendlich auch was dazulernen, wenn man dieser Hochschulgruppe beitritt. Also vor allem, was so den organisatorischen Rahmen angeht, und wir machen ja auch viele Veranstaltungen so generell. Genau, und manchmal kommt man natürlich auch ins Gespräch mit weißen Menschen über die eigenen Diskriminierungserfahrungen, aber es ist immer halt sehr schwierig, wenn von einem immer erwartet wird, so, okay, du bist eine Person, die diskriminiert wird im Alltag, okay, jetzt erzähl mal. Erzähl mal, wie das so ist. Und das ist halt sehr schwierig. Und deswegen haben wir halt so auf der einen Seite diesen geschützten Raum, wo das eben nicht vorkommen kann, man sich aber trotzdem äußern kann. Und auf der anderen Seite aber auch diese Plattform, wo weiße Menschen genauso mit uns zusammenarbeiten können und diese Begegnung geschaffen wird. Das tut mir jetzt wirklich leid, aber ich glaube, ein paar Fragen im Interview werden schon auf dieses Erzähl mal hinauslaufen. Ja, das ist aber auch okay, weil wir haben uns ja auch gegründet, um in den Dialog zu treten. Und ich habe mich ja auch bewusst für das Interview bereit erklärt, dann auch darüber zu erzählen. Das freut mich. Der Grund, warum wir jetzt eigentlich dieses Interview führen, sind ja die Proteste gegen Rassismus. Die haben in den USA begonnen. Die haben begonnen wegen dem Tod eines Afroamerikaners von George Floyd, der aus rassistischen Motiven von Polizeigewalt betroffen war und dabei ums Leben gekommen ist. Warum sind dann eben diese Demonstrationen jetzt auch nach Deutschland gekommen? Ja, also ich glaube, weil es halt einfach hier auch ein sehr wichtiges Thema ist. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass besonders weiße Menschen in Deutschland, also dass es denen jetzt leichter fällt, deshalb zu protestieren oder demonstrieren, als wegen Fällen, die wirklich in Deutschland passieren. Weil als zum Beispiel Hanau war, gab es zwar auch Proteste, aber nicht in dieser Form. Und sie waren vor allem von BIPOCs selber. Also viele Kundgebungen oder Demos, die organisiert wurden, waren von BIPOC selber. Weiße waren zwar auch teilweise anwesend, aber es war nicht der gleiche Aufschrei. Und natürlich kann man die Polizeigewalt, die an POCs ausgeübt wird, oder jetzt Hanau zum Beispiel diesen recht radikalen Übergriff, kann man nicht wirklich mit der Situation in Amerika vergleichen, weil natürlich die Polizeigewalt dort, also gerade, dass der Staat seine Macht so instrumentalisiert und Menschen wirklich tötet, ist natürlich ein ganz anderes Ausmaß. Aber ich hatte halt das Gefühl, dass es, wie gesagt, in Deutschland dann leichter fällt, so nach Amerika rüber zu zeigen und zu sagen, guck mal, es gibt echt Rassismus und das ist total schlimm, als wirklich zu gucken, wie stark ist es denn in Deutschland verankert, weil wir natürlich hier auch Polizeigewalt haben. Und genau deswegen habe ich so das Gefühl, dass das auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt war, für weiße Menschen, sich so stark in dem Kontext zu engagieren. Und wie gesagt, dadurch, dass es halt einfach ein Polizist war, der seine Macht so ausgeübt hat und es wirklich auf Video war, blieb einem auch nichts anderes mehr übrig. Und es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch wenn es natürlich Bedenken gibt bei diesen ganzen, also dass man jetzt sagt, okay, woher kommt das jetzt auf einmal? Warum sind jetzt auf einmal alle so engagiert? Muss man trotzdem das Ergebnis auch sehen. Und das ist auf jeden Fall richtig erfreulich, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind und das Thema auch so sichtbar gemacht haben. Du hast es gerade auch schon angesprochen. Man hat so als Deutscher eigentlich das Gefühl, seit 1945 ist staatliche rassistische Polizeigewalt eigentlich verschwunden oder sind nur noch Einzelfälle. Gibt es tatsächlich in Deutschland auch rassistisch motivierte Polizeigewalt? Ja, also ein ganz prominentes Beispiel ist ja Uri Jalloh, der in seiner Zelle verbrannt ist und sich vermeintlich selber angezündet hat. Und ja, das wurde ja auch nochmal irgendwie weiter untersucht und dann irgendwann wurden die Untersuchungen eingestellt, als tatsächlich irgendwie nachgewiesen wurde, okay, das konnte er gar nicht selber machen und wie soll er dieses Feuerzeug da reinbekommen haben? Und es gibt halt noch ganz, ganz viele weitere Fälle. Es gibt auch ganz tolle Seiten, die sich damit auseinandersetzen und so die einzelnen Fälle auch auflisten. Und dann gibt es halt auch so Übergriffe durch die Polizei, die jetzt nicht in einen Mord münden, aber dann in ja sehr physisch sehr hartes Anpacken oder auch Beleidigungen, rassistische Beleidigungen oder Racial Profiling ist das beste Beispiel, in sowas münden. Und das haben wir auf jeden Fall. Ist das dann in Deutschland nur die Polizei oder sind das dann auch zum Beispiel Ämter oder ähnliches? Auf jeden Fall auch Ämter. Also häufig hat ja gerade, wenn es so um Sozialleistungen oder so geht, hat es sehr häufig was damit zu tun, an welchen Sachbearbeiter oder an welche Sachbearbeiterin man gerät. Und ich habe so aus dem persönlichen Umfeld auch viele Sachen mitbekommen. Also ich habe aus meiner Familie einige, die im Jobcenter oder beim Arbeitsamt arbeiten. Und die haben so erschreckende Dinge über ihre Kollegen teilweise berichtet. Oder wenn es um die Wohnungssuche geht, das ist ja auch ein ganz krasses Problem. Durch diese Intransparenz einfach, wie Entscheidungen getroffen werden für neue MieterInnen, kann man häufig auch gar nicht so diesen Rassismus so anprangern und greifbar machen, weil es wird dann immer auf ein subjektives Empfinden geschoben und es werden andere Begründungszusammenhänge genannt, warum jetzt diese Person eine Wohnung zum Beispiel nicht bekommen hat. Das ist ja so ein Alltagsrassismus. Welche Rolle spielt denn eigentlich politisch korrekte Sprache dann für dich? Ich würde sagen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn Sprache formt in gewisser Weise das Denken und durch Sprache wird uns eine bestimmte Brille aufgesetzt, durch die wir Dinge betrachten. Es macht einen Unterschied, ob ich über Fremdenfeindlichkeit rede und Ausländerhass oder ob ich über einen rechtsradikalen Terroranschlag spreche. Weil zum Beispiel jetzt in dem Fall ist es so, dass Ausländerhass und Fremdenfeindlichkeit in sich eine Art Legitimation trägt. Also es waren ja Fremde und es waren Ausländer und man weiß ja, dass Fremde irgendwie ein bisschen beängstigend sein können. Und es wird so auf die Schiene von fast schon Notwehr geschoben. Aber die Sachen dann zum Beispiel als rechtsradikalen Terroranschlag zu benennen, hat eine Komponente von Menschen innerhalb unseres Staates sind nicht mehr sicher, da es Bewegungen gibt, die Demokratie angreifen. Und zur Demokratie gehört ja auch, dass man einen gewissen Schutz genießt. Und das setzt, also das eröffnet eine ganz andere Perspektive auf die Dinge. Und dazu gehört halt auch gewisse Sachen einfach nicht zu sagen, weil sie extrem diskriminierend sind, so wie das N-Wort zum Beispiel. Warum ist es eben nicht akzeptabel, diese Wörter wie zum Beispiel das N-Wort heute noch zu verwenden? Zum einen natürlich, da sie in einem Zusammenhang entstanden sind, der an sich schon sehr rassistisch ist. Also diese ganzen Rassentheorien und so, die dann im Rahmen der Aufklärung auch entstanden sind, durch die dann das N-Wort auch etabliert wurde, um halt gewisse erniedrigende Dinge und Sklaverei, Kolonialismus auszuführen. Und dieser Begriff, also das N-Wort jetzt, trägt ja diese Konzepte von Menschen sind, schwarze Menschen sind unterlegen und primitiv ja schon in sich. Und indem wir diesen Begriff weiter verwenden, reproduzieren wir einfach diese Bilder immer weiter, weil dieser Begriff so stark belastet ist. Und zum anderen wollen schwarze Menschen so nicht bezeichnet werden. Also ich glaube, das ist auch das, was uns so ein bisschen bei der Debatte fehlt. Also es geht immer nur um die, die bezeichnen, die sich darüber empören, dass sie etwas nicht mehr sagen dürfen. Aber es geht ja auch um die andere Seite, also die Gruppe, die bezeichnet wird und sagt, dass es keine akzeptable Bezeichnung ist. Sie wollen mit dieser Fremdbezeichnung nicht weiterleben und sie haben ja eine Selbstbezeichnung. Und wie geht man dann mit Menschen um, die sagen, politische Sprache geht jetzt zu weit, ich darf ja gar nichts mehr sagen? Und was fällt euch ein, unsere geliebten Kinderbücher zum Beispiel jetzt umzuschreiben? Das ist eine super schwere Frage, weil natürlich im ersten Moment könnte man total sauer werden, weil das einfach total unberechtigt ist, weil für wen geht es gerade zu weit? Für die Menschen, die es nicht betrifft, die sich durch diese Wörter nicht verletzt fühlen? Und wieso dürfen sie überhaupt so eine Deutungshoheit haben? Wieso dürfen sie dann darüber entscheiden, wann etwas zu weit geht oder nicht, obwohl sie gar nicht davon betroffen sind, obwohl sie so diese Traumata oder diese Schmerzen, die mit gewissen Begriffen verbunden sind, weil sie Erinnerungen einfach auch hochholen. Wenn sie davon nicht betroffen sind, wieso dürfen sie dann entscheiden, wann etwas zu weit geht? Und ich glaube, man muss halt diese Perspektive auch so ein bisschen eröffnen, dass es halt gerade einfach nicht ihr Thema ist, worüber sie entscheiden dürfen, sondern dass sie einfach mal Betroffenen wirklich zuhören müssen und dann auch so diesen Vertrauensvorschuss geben müssen, im Sinne von, okay, ich kann es jetzt vielleicht nicht ganz verstehen, weil ich bin selber nicht von Diskriminierung betroffen, aber ich glaube dir und ich vertraue dir, dass dich das verletzt und deswegen nehme ich darauf Rücksicht. Aber das Problem ist, dass diese Debatten schon sich so stark im Kreis drehen und diese Fronten so verhärtet sind, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Zugang auf der emotionalen Ebene und auf der empathischen Ebene gar nicht mehr möglich ist. Wie stehst du denn dann eigentlich auch zu diesem Begriff Rasse, der ja sogar im Grundgesetz verankert ist? Ja, ich glaube, also dass der überhaupt im Grundgesetz steht, finde ich, kann ich nachvollziehen durch den Entstehungskontext. Da damals halt einfach gewisse Taten aufgrund des Begriffs Rasse einfach vollzogen wurden und im Grundgesetz dann einfach darauf Bezug genommen wurde und es dann so verankert wurde. Aber ich finde es problematisch, dass er halt immer noch da drin steht und diese Debatten jetzt erst ausbrechen, was natürlich gut ist, weil besser spät als nie. Aber ich denke, der muss auf jeden Fall raus, da er auch was Falsches impliziert. Denn wie oft wurde jetzt schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass keine Rassen innerhalb der Rasse Mensch existieren und dieser Begriff einfach was Falsches impliziert. Und wie gesagt, immer noch ein Relikt der Kolonialzeit ist, der einfach jetzt langsam wirklich mal raus kann und ersetzt werden kann. Und es gibt ja Alternativen, die man stattdessen reinnehmen könnte, die sogar noch besser passen würden. Was wären das für Alternativen? Also ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass man eine Phrase reinsetzen könnte wie von rassistischer Diskriminierung Betroffene oder so. Und das würde ja noch viel stärker zum Ausdruck bringen, dass es sich, also im Amerikanischen haben wir auch den Begriff Race, der viel besser zum Ausdruck bringt, dass es ja ein soziales Konstrukt ist. Also es basiert nicht auf biologischen Fakten, dass von Race gesprochen wird, sondern es geht darum, dass das genauso wie viele andere Merkmale einfach sozial konstruiert ist. Das heißt, der biologische Aspekt, der im Deutschen bei dem Wort Rasse mit reinkommt, der ist im Amerikanischen nicht so stark. Nee, also so wie ich das verstanden habe und aus den Diskursen auch mitbekommen habe, ist Race vor allem auf das soziale Konstrukt bezogen. Und der Begriff Race ist einfach im Englischen ja auch nicht so belastet wie im Deutschen. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem, warum wir diesen Begriff einfach nicht mehr verwenden können und auch nicht mehr sollten, weil er einfach diese starke biologische Komponente hat. Und ich glaube, das ist halt auf jeden Fall in den nächsten Jahrzehnten nicht voneinander zu trennen. Wir haben gerade am Anfang schon ein bisschen über den Alltagsrassismus gesprochen, einerseits durch die Polizei, durch Ämter. Aber welche Erfahrungen hast du im Alltag mit Rassismus schon gemacht? Also ich muss sagen, dadurch, dass ich White Passing bin, also dass man bei mir vor allem meinen Migrationshintergrund eher am Namen erkennt und nicht unbedingt am Optischen. Also es kommt auch darauf an, wie Personen mich gerade sehen wollen. Und ich habe in der Schulzeit auf jeden Fall sehr viel Rassismuserfahrungen gehabt, da man da auch so ein bisschen ausgeliefert ist. Aber jetzt so in letzter Zeit sind es eher subtile Sachen. Also dass ich zum Beispiel war ich letztens bei einer Wohnungsbesichtigung und ich glaube, die Dame wusste nicht ganz, mich einzuordnen. Und dann, als wir fertig waren, sind wir nochmal runtergegangen und dann sagte sie, ja, schauen Sie nochmal auf die Klingelschilder, da sehen Sie die Namen, das ist alles, das ist eine ordentliche Gegend, hier wohnen nur ordentliche Leute. Und ich gucke auf die Klingelschilder und es sind nur deutsche Namen. Und dann weiß man schon, okay, es geht in eine ganz bestimmte Richtung. Und das ist halt nur ein kleines Beispiel von Dingen, die einem halt tagtäglich begegnen. Und wieso ist es dann so wichtig, auf Alltagsrassismus aufmerksam zu machen? Das ist extrem wichtig, weil er so subtil ist. Also häufig sind es so gut gemeinte Formulierungen, sowas wie, du kannst aber gut Deutsch. Das hatte ich letztens auch, als mir eine Zeitschrift angedreht wurde an meiner Haustür, sagte die Dame auch, oh, du kannst aber gut Deutsch. Würde ich jetzt noch jünger sein und hätte dieses Bewusstsein nicht, was ich jetzt habe, hätte ich das Gefühl, dass es eine Besonderheit ist, dass jemand, der aussieht wie ich, gut Deutsch kann und würde damit auch so mein Selbstkonzept einfach voll in Frage stellen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Problem, dass Alltagsrassismus extrem subtil ist und häufig so in Komplimenten verpackt ist auch. Kann natürlich auch bis hin zu wirklich richtigen Übergriffen sein, aber besonders diese Subtile ist halt so schwer greifbar und auch schwer artikulierbar. Auf der anderen Seite haben wir dann die Personen, die diesen Alltagsrassismus erfahren, die ihr Konzept, also ihr Selbstkonzept auf diesem Alltagsrassismus aufbauen und dann das Gefühl haben, okay, entweder stimmt etwas nicht mit mir, dass ich gut Deutsch kann oder vielleicht kann ich auch wirklich gar nicht gut Deutsch, vielleicht bin ich ja doch wie die anderen in meiner Gruppe, die als rassifiziert gilt. Und das sind so Fragen und Probleme, die man dann mit der eigenen Identität einfach hat, die schon anfangen, wenn man in den Kindergarten geht eigentlich. Gibt es eigentlich dann auch Rassismus in deiner Familie oder in deinem persönlichen Umfeld? Also im Sinne von Rassismus wird ausgeübt oder Rassismus wird erfahren? Beides. Was ganz interessant ist, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sind auch nicht unbedingt selbst frei von Rassismus. Häufig entsteht auch so eine Angst um den Platz, den man sich in der deutschen Gesellschaft erarbeitet hat. Und gerade als 2015, 2016 viele Geflüchtete ja nach Deutschland gekommen sind, kommen mussten, habe ich in meinem Umfeld auf jeden Fall gemerkt, dass ein Unbehagen entstanden ist. Und man versucht hat, sich, indem man sich von den geflüchteten Menschen abgrenzt, seine eigene Stellung zu behalten und zu zeigen, guck mal, ich bin total gut integriert, ich bin gar nicht wie die, ich find die auch blöd oder so. Also entschuldigt meinen saloppen Ausdruck. Und weil da so eine Angst entstanden ist, dass man in die gleiche Gruppe gepackt werden könnte und dann seine Privilegien verliert. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ich stamme aus einer Gastarbeiterfamilie, also meine Mutter ist als Gastarbeiterin hierher gekommen. Die hat natürlich ganz anderen Rassismus erfahren. Und häufig ist es auch so, dass gerade die älteren Generationen so ein bisschen belächeln, worüber wir uns aufregen, weil sie sagen, das ist so der Preis, den man zahlen muss dafür, dass man hier sein darf. Weil sie Dinge erlebt haben wie: Man wird auf der Straße angeschrien, man wird angegriffen, obwohl ich sagen muss, dass das jetzt natürlich auch vermehrt wieder aufkeimt, seit die AfD so viel Stimmen gewonnen hat und Dinge in die gesellschaftliche Mitte gebracht hat. Dieses, was du gerade angesprochen hast, das ist der Preis, dass man hier sein darf. Das klingt ja schon sehr schmerzhaft, wenn man daran denkt, also ich muss mir das irgendwie erkaufen, hier nach Deutschland kommen zu dürfen. Das ist auch tatsächlich so ein bisschen so, also nicht nur, um nach Deutschland kommen zu dürfen, sondern auch, um hier bleiben zu dürfen. Ich kann mich erinnern, dass die Mutter eines Ermordeten also in Hanau, die Mutter eines der Opfer, sagte auch sowas wie: Ja, mein Sohn hat eine Ausbildung gemacht, er war ganz toll, er war so im Sinne von, er war super integriert. Er hat doch alles gemacht, was die Deutschen eigentlich wollten oder was die Deutschen auch machen. Das ist so dieses entschuldigende Verhalten von, ah, okay, ich habe vielleicht Sozialleistungen bezogen, deswegen bin ich es, vielleicht habe ich es deshalb verdient, rassistisch angegangen zu werden. Und das ist tatsächlich etwas, womit viele leben, weil, also so bin ich auf jeden Fall auch aufgewachsen. Du musst immer viel arbeiten, damit dich die Deutschen akzeptieren. Und du musst immer höflich sein, damit dich die Deutschen akzeptieren. Und das ist so etwas, worauf man aufgebaut hat tatsächlich. Und so die neueren Generationen, die versuchen sich halt einfach davon zu lösen und zu sagen, nein, es ist selbstverständlich, dass ich hier bin, ich habe viel geleistet, meine Vorfahren, die hierher gekommen sind, haben viel geleistet und ich muss keinen Preis mehr dafür zahlen und vor allem gar nicht akzeptieren, dass ich rassistisch angegangen werde, damit ich hier in diesem Land leben darf. Das sind jetzt so Sachen, die man im Alltag erlebt. Hast du denn auch schon Erfahrungen mit Rassismus an der CAU gemacht? Ich selber nicht. Also es waren halt so ganz subtile Sprüche, also dass so ein Dozent mal, er wollte ihnen ein sprachliches Phänomen erklären und dann war das Beste, was ihnen einfiel, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime, zum Beispiel. Und das sind nur so kleine, subtile Sachen, die mir passiert sind. Aber ich habe auch schon von Freundinnen, also eine, die ebenfalls die Huschu-Gruppe mitgegründet hat, die wurde zum Beispiel mit einer Kommilitonin verwechselt. Und das hätte fast dazu geführt, dass beide den Kurs nicht bestanden hätten, weil es dann mit der Anwesenheit ein bisschen durcheinander ging. Oder ein ganz krasses Beispiel, eine Freundin von mir wurde auf dem CAU-Campus angespuckt zum Beispiel. Also sie trägt selber ein Hijab, ja, wurde da rassistisch beleidigt und angespuckt. Also die Uni ist auch nicht frei von Rassismus. Und gerade auch so diese Niqab-Debatte, finde ich, hat das auch so richtig wieder aufgewühlt und hat so eigentlich diese rassistischen Strukturen, die so tief verankert sind, nochmal offengelegt. Da auch noch mal eine Nachfrage bei der Niqab-Debatte: Wie stehst du dazu? Ich würde mich so zu dem Niqab selbst überhaupt nicht positionieren, weil ich finde, dass es in der Debatte gar nicht nötig ist, wie man zu dem Niqab selbst steht. Es geht vor allem darum, wie mit einer Frau, die zum Islam konvertiert ist, umgegangen wird. Und das schon wieder, und hier kommen wir auch so in den Bereich der Intersektionalität. Also, wir haben eine Frau, die schon wieder Austragungsort für politische Kämpfe wird. Und man sieht eindeutig, dass es hier nicht nur einfach um einen Gesichtsschleier geht, der der Kommunikation im Wege stehe, sondern es geht vor allem darum, dass es politisch gemacht wird. Also dieser Gesichtsschleier wird als politisches Symbol gesehen und dagegen möchte man sich wehren. Also es ist ein ganz klares Zeichen gegen eine bestimmte Religion eigentlich. Oder eine Ausübung der Religion auch. Genau, und das kommt auch nochmal dazu, weil im Endeffekt, ja, es gibt die Wissenschaftsfreiheit. Also mir ist dieses Argument nicht ganz klar, wie das dann mit der Mimik und so zusammenhängt, aber okay. Aber wir haben ja eben auch die Religionsfreiheit und es geht darum, dass wir ja jedem ermöglichen wollen, Bildung zu genießen und dafür steht ja auch Deutschland. Und das ist ja auch das Schöne an Deutschland, dass wirklich jeder die Chance hat, natürlich jetzt unabhängig von bestimmten Ungleichheiten, die im Bildungssystem bestehen, aber schon irgendwie an Bildung sich weiterbilden zu können. können und auch unter anderem durch die Hochschule. Und das ist halt schon irgendwie ein sehr widersprüchliches Zeichen, dass so hart für dieses Verbot gekämpft wird. Werden denn an der Universität Kiel noch rassistische Inhalte vermittelt? Also ich habe selber deutsche Philosophie auf Lehramt studiert und deswegen kann ich das so, glaube ich, nicht so richtig, also ich würde jetzt nicht sagen rassistische Inhalte selbst. Was mir aufgefallen ist, ist, dass teilweise sehr unreflektiert mit gewissen Inhalten umgegangen wird. Also beispielsweise habe ich erst, ich glaube, nach meinem Bachelor durch eigene Recherche erfahren, wie krass Kant zum Beispiel auch rassistische Theorien vertreten hat. Kant hat man aber schon im ersten Semester, aber es wird nie thematisiert. Das fand ich dann doch sehr schade. Also das sind so eher die Dinge, die mir aufgefallen sind. Ja, für andere Studiengänge kann ich leider so nicht sprechen. Heißt das, man müsste sich eventuell auch ein bisschen kritischer letztendlich mit bereits etablierten Lerninhalten mal auseinandersetzen? Vielleicht als Vorlesungsreihe oder ähnliches? Ja, das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Ich wollte auch mit Esther von Lück eigentlich in den Diversitätstagen einen Workshop anbieten zu Critical Whiteness und generell so in der Lehre bezogen, so ein bisschen reflektierter auf diese eurozentristische Perspektive in unserem Lehrkanon eingehen. Der ist ja leider ausgefallen. Das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, den man verfolgen müsste. Nochmal zur Klarstellung, Esther van Lück, die promoviert gerade zum Thema Rassismus an Hochschulen. Wird denn dieser Workshop nachgeholt? Ich glaube, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Also wir würden uns das wünschen, weil es ein sehr wichtiges Thema ist, gerade für Lehrende an der Universität einfach. Allerdings ist da, glaube ich, noch nichts sicher, soweit ich weiß. Das ist schade, aber gut zu wissen, dass es da eventuell doch noch Workshops dazu geben wird. Du hattest gerade auch schon angesprochen, dass man als Person of Color oder mit einem Einwanderungshintergrund in Deutschland doch eher so das Gefühl hat, man muss ein bisschen mehr arbeiten, man ist verpflichtet letztendlich zu arbeiten, um sich seine Anwesenheit in Deutschland zu verdienen. Ist denn auch das Studium als Person of Color schwieriger oder als Black Indigenous Person of Color? Ich glaube, es kommt sehr stark auf den Studiengang an. Also es gibt Studiengänge, die ja so sehr anonym sind, weil sie eher so in Vorlesungen stattfinden. Ich glaube, da ist so vor allem, was Studierende of Color so im Weg steht, sind so die eigenen Ressourcen. Also so vielleicht kein richtiger Rückhalt aus dem familiären Umfeld oder ökonomische Ressourcen, die einfach fehlen oder halt auch soziale. Ich glaube, das ist so bei solchen Studiengängen vor allem, steht einem im Weg. Aber was so Studiengänge angeht, die so in einem kleineren Rahmen sind, also so in Seminaren oder so, wo man auch wirklich Gesichter zu den Namen hat und die Benotungen dann auch so ein bisschen, beziehungsweise bei der Benotung einer Prüfungsleistung dann auch wirklich genau vor Augen ist, welchen Studierenden oder welche Studierende es da gerade betrifft, da kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig sein könnte. Aber das kann man halt, das kann man halt auch nicht so gut nachweisen, weil meistens dann eher ein Gefühl ist, was man einfach bekommt und weil es so häufig intransparent ist mit der Bewertung von Hausarbeiten zum Beispiel, bei Klausuren eher weniger, aber bei Hausarbeiten gerade ist es, glaube ich, sehr schwierig auch zu regulieren oder überhaupt da ja das greifbar machen zu können. Du bist ja selber auch jetzt Mitarbeiterin am Germanistischen Institut oder Seminar. Wie merkst du das denn selber? Wird man vielleicht als Person of Color in der Wissenschaft ein bisschen weniger ernst genommen? Also ich muss sagen, dass ich, glaube ich, mit meinem Lehrstuhl sehr viel Glück habe, weil ich fühle mich eigentlich total wohl und ich habe auch das Gefühl, dass so meine Arbeit sehr geschätzt wird und ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich mich mit nervigen, rassistischen Fragen auseinandersetzen muss. Also ich wurde von meinem Prof noch nie gefragt, woher ich denn eigentlich komme. Deswegen würde ich sagen, dass es bei mir ein sehr angenehmes Umfeld ist. Aber ich habe schon gehört, dass es an anderen Instituten auch anders sein kann und andere Mitarbeitende of Color andere Erfahrungen machen. Wie ist das denn dann mit der Hochschulgruppe EMBIPOC, also MBIPOC? Welche konkreten Ziele hat sie denn dann für die BIPOC Studierenden an der Uni? Also wir veranstalten halt regelmäßig Safer Spaces, um halt, also wie ich am Anfang schon sagte, um sich zunächst erstmal nur ganz basal darüber auszutauschen, wie man den Alltag an der Uni erlebt und sich dabei gegenseitig zu unterstützen. Aber natürlich ein langfristiges Ziel ist es auch, vielleicht auch mehr Einfluss generell auf, ja, oder Denkanstöße in Bezug auf Lehrinhalte geben zu können oder generell den Diskurs einfach, also auch eine Institution zu sein, die angesprochen wird. Das hatten wir jetzt mit dem ZFS zum Beispiel einige Male, dass wir in Seminare eingeladen wurden und dann ein bisschen über unsere Arbeit berichten konnten und so ein bisschen auch über so diese antirassistischen und postkolonialen Theorien so ein bisschen auch berichten zu können und aufklären zu können. Wie hat dir denn die Hochschulgruppe geholfen? Mir persönlich, also ich habe erstmal ganz viele Verbündete gefunden und habe gemerkt, dass meine Gefühle dass ich nicht alleine bin mit meinen Gefühlen und dass es viele gibt, die so empfinden. Ich würde sagen, dass es mein Selbstbewusstsein auf jeden Fall auch sehr gestärkt hat und ich mich viele Dinge, die ich jetzt so in Angriff genommen habe, auch erst getraut habe durch den Support, den ich innerhalb der Hochschulgruppe bekommen habe. Ich auch so das Gefühl habe, dass es so eine Art Anlaufstelle geworden ist, beziehungsweise noch mehr sein könnte. Jetzt ist ja durch Corona leider der Tag der deutschen Diversität, der deutsche Tag der Diversität ein bisschen hinten runtergefallen. Dabei ist eine neue Richtlinie auch beschlossen worden von der Uni. Wie stehst du denn zu der neuen Universitätsrichtlinie gegen Diskriminierung? Prinzipiell freue ich mich erstmal, dass es sowas gibt. Allerdings ist es halt die Frage, inwieweit das authentisch sein kann, wenn dann auf der anderen Seite für ein Niqab-Verbot zum Beispiel gekämpft wird. Und dann ist klar, dass so bei Studierenden of Color auch ein gewisses Misstrauen einfach entsteht, inwieweit wirklich diese Ansätze auch ernst gemeint sind und auch authentisch sind oder ob es nicht einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Wir haben jetzt auch gerade eigentlich eher so über die negativen Folgen von Rassismus gesprochen. Welche positiven Vorteile hat denn eine Gesellschaft, wenn es weniger oder gar keinen Rassismus mehr gibt? Also ich glaube, was ich erstmal schwierig finde, ist, immer nach einem Vorteil zu suchen. Also erstmal muss uns, glaube ich, klar sein, dass es hier nicht um irgendwas Lukratives geht oder um einen Nutzen davon, dass man auf einmal nicht mehr rassistisch ist. Also in erster Linie geht es einfach darum, dass man sowieso nicht rassistisch sein darf innerhalb der Gesellschaft, weil es ein Recht ist, eines jeden Menschen wirklich ohne Diskriminierung leben zu können. Und ich glaube, das ist so etwas, was wir uns wirklich ins Bewusstsein holen müssen, dass wir nicht immer nach Vorteilen suchen müssen, sondern es einfach machen sollten, weil es das Richtige ist und weil jeder Mensch es verdient hat, ohne Rassismus leben zu können. Und an wen kann ich mich jetzt dann konkret wenden, wenn ich eine Rassismuserfahrung im Studium gemacht habe? Also Eddie Steinfeld-Mertens ist ja Beauftragte Person für Diversität und macht auch Antidiskriminierungsberatungen. Also das würde ich auf jeden Fall einmal empfehlen. Und dann gibt es ja Diversitätsbeauftragte der Philosophischen Fakultät. Jetzt, falls man Angehöriger der Philosophischen Fakultät ist, könnte man sich auch immer an die wenden. Und ja, ich glaube, der AStA bietet da auch ein bisschen Beratung oder Beistand. Ja, aber ich muss sagen, das ist tatsächlich, also ich glaube, die Informationen sind nicht so gut verbreitet, sodass wirklich jeder auch weiß, dass es Angebote gibt an der Uni, die sich speziell dagegen richten. Bietet ihr dann auch irgendwie die Möglichkeit, dass ihr dann Leute weiterverweist, wenn Leute zu euch kommen und sagen, ich möchte jetzt da irgendwie was anbringen oder weitergeben? Ja, auf jeden Fall. Also wir als Hochschulgruppe sind auf jeden Fall auch eine Anlaufstelle und versuchen dann auch erstmal emotionalen Beistand zu geben und dann zu gucken, welche Organisation vielleicht dabei helfen könnte und an wen man dann die entsprechende Person weiterleiten könnte. Wie ist das denn, wenn man Rassismuserfahrungen auch außerhalb der Hochschule gemacht hat? Gibt es da auch Anlaufstellen? Das ist sehr schwierig. Also wenn es jetzt tatsächlich ein rassistischer Übergriff ist, dann gibt es beispielsweise die Organisation Zebra, die auch, ich glaube, also rechtliche Beratung auf jeden Fall auch gibt. Und ansonsten ist es, glaube ich, sehr schwierig, wenn es sich jetzt um einfach rassistische Äußerungen handelt. Weil also häufig ist man gar nicht in der Lage, dann so schnell das Handy rauszuziehen und dann wirklich zu filmen und Beweise zu haben. Deswegen, ja, ist es sehr schwierig, aber ich glaube, es können sich auch Menschen an uns wenden, die halt nicht Teil der Hochschulgruppe sind oder an der Uni studieren oder so. Genau, aber wie gesagt, wir können dann halt auch nur eher emotionalen Beistand leisten, aber das ist ja auch schon mal wichtig. Denke ich auf jeden Fall auch. Was sollten denn unsere Hörer unbedingt über Rassismus wissen? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass gerade Menschen, die keinen Rassismus erfahren, es nicht unbedingt immer verstehen müssen. Also es geht nicht darum, dass dir jetzt die betroffene Person haargenau erzählt, wie es sich anfühlt, Rassismus zu erfahren oder was genau passiert ist, weshalb man verletzt ist. Ich glaube, in erster Linie ist es erstmal wichtig, ein offenes Ohr zu haben, also wirklich Betroffenen zuzuhören, die von Rassismus betroffen sind und dann zu überlegen, welche Privilegien habe ich und wie kann ich meine Privilegien einsetzen, um rassifizierte Personen wirklich zu unterstützen. Das heißt, es geht dann auch vor allem um die Frage nach, welche Privilegien habe ich und welche Privilegien sollten auch andere haben. Genau, Privilegien ist so gefühlt also so das Gefühl habe ich in letzter Zeit, fast so eine Art Schimpfwort geworden. Also es ist so eine Art Beleidigung, wenn man sagt, du hast viele Privilegien und Leute wollen sich irgendwie wehren und dann sagen, nee, ich bin auch ein Opfer in dem und dem Kontext. Aber es ist ja gar nicht schlimm, Privilegien zu haben. Es ist ja sogar gut, wenn man sich diese Privilegien zunutze machen kann und eben gucken kann, wie kann ich jetzt gewisse Personen unterstützen. Und wie stellst du dir dann ein ideales Zusammenleben vor von Menschen aller Hautfarben und aller Herkünfte? Es sollte einfach ganz normal sein. Wirklich einfach normal. Ein ganz normales Zusammenleben, in dem es einfach gar nicht mehr im Vordergrund steht, welchen Ursprung man hat, sondern einfach, dass man einfach das akzeptiert, was die Person gerade sein möchte und nicht so viel in der Vergangenheit rumforscht oder erforscht, woher diese Person denn wirklich kommt, sondern einfach die Person so nimmt, wie sie sind und sie nur das preisgeben lässt, was sie wirklich preisgeben wollen und sich nicht die Frechheit immer rausnimmt, so tief in gewissen Identitäten herumzuwühlen, um seine eigene Neugier zu befriedigen. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich auch. Danke für das Interview, das du uns gegeben hast. Sehr gerne. Ich danke euch für die Möglichkeit, dass ich hier sprechen durfte und unsere Hochschulgruppe vorstellen durfte. Wir danken, dass ihr euch dazu auch bereit erklärt habt und euch Zeit genommen Sehr habt. gerne. Aber ich möchte noch eine Sache anmerken. Und zwar, bei vielen Sachen habe ich jetzt natürlich aus meiner Perspektive gesprochen. Und was mir auch nochmal ein Anliegen ist, ist, dass ich nicht für eine ganze Gruppe sprechen kann oder ich kann jetzt nicht für alle BIPOC sprechen. Also wir sind alle noch Individuen und es kann auch sein, dass man mit einem anderen BIPOC spricht und diese Person eine ganz andere Haltung zu den Themen hat, die ich habe. Also es lohnt sich wirklich, die Leute kennenzulernen und als Individuen zu akzeptieren und nicht zu homogenisieren. Ja, das ist gut. Danke für das Vielen Interview. Dank für die Möglichkeit. Das war ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de. Wenn du wissen willst, wann die nächste Campus-Radiosendung auf Kiel FM läuft, schau doch mal auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei.